Die Teilnehmer des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas besuchten am 3. Mai den Sonnenpalast Gomsusan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.